Ich fuhr mit 120, als ein Traktor aus einem Seitenweg auftauchte. Ich schoss eine steile Böschung hinunter, der Wagen überschlug sich 5, 6 Mal, brannte völlig aus. Ich wäre mitverbrannt, wenn mich der Bauer nicht herausgezogen hätte. Deswegen bin ich nachts unterwegs. Die Künste plastischer Chirurgie, wissen Sie, haben ihre Grenzen. Je mehr ich von Lennox höre, desto geringer wird meine Sympathie für ihn. Man kann ihn nicht mit gewöhnlichen Maßstäben messen. Er war ein großer Dichter. Und das rechtfertigt alles? Ich weiß nicht. Manchmal finde ich auch Nein. Dann lese ich seine Sachen. Sie kennen sie? Genauer eigentlich nur ein Fragment. Welches? Ja, warten Sie mal, vielleicht kriege ich es zusammen. Ihr, die ihr lebt, überlebend, die euch wecken, die Uhren des Zufalls zehnfingerig zu zählen, eines eigenen Morgens Gabe. Was wisst ihr von der Dunkelheit schwarzer Kerze, von der Nacht des Lehms, von des Wurms zersetzendem Kuss?